Manchester liegt in England. Von dort komm ich her. Und weil ich ein Genie bin, glaube ich an Gott. Ich weiß, Gott ist nicht tot. Er glaubt an Claude, das heißt an mich. An mich. Claude Hooper Bukowski. Wenn sie ihn hätten, könnte Hollywood retten. Man nehme Fellini plus Antonioni. Dazu noch den Landsmann, den Roman Polanski. Die drei, dann noch drei. Ist Claude Hooper Bukowski. Warum darf ich mich nie in einem Film bewähren? Kannst du mir das erklären?